die Jahren gegen Deutsche gehetzt. Seit Jahren erzählt man euch, ihr seid frei, dass jeder für sich selbst zuständig sei. Doch die Wahrheit sieht leider anders aus, und man nur mal seinen Ausweis raus. Und der längst beginnt die nachkolte Figuren, sagt das Prävention und seine Huren. Es ist die eine Weltwirtschaft, wir stehen unter fremder Geldherrschaft. Der Sklavengesang ist der neue Ton, kein Volk, kein Reich und keine Nation. Schau auf die Zeichen, dann weißt du, wer du bist, ein Sklave ohne Gleichen, der jede Lüge frisst. Schau auf die Zeichen, dann weißt du, wer du bist, ein Sklave ohne Gleichen, der jede Lüge frisst. Darf man ein Land besitzen? Sagt die Hammerkriegssonne mit ihren Gesetzen. Doch bei Deutschland sieht es leider anders aus. Da macht man einfach mal 90 drauf. Das Besatzungsrecht, keine Rechte mehr. Bist eingesperrt, setzt du dich zu mir. Doch irgendwann explodiert die Welt, was dieser Staat zusammenfällt. Wir stehen unter fremder Geldherrschaft. Der Sklavengesang ist der neue Ton. Kein Volk, kein Reich und keine Nation. Schau auf die Zeichen, dann weißt du, wer du bist. Ein Sklave ohne Gleichen, der jede Lüge frisst. Schau auf die Zeichen, dann weißt du, wer du bist. Ein Sklave ohne Gleichen, der jede Lüge frisst. Der neue Ton, kein Volk, kein Reich und keine Nation.